Protokolle 3.16. Als das Volk sah, dass man ihm im Namen der Freiheit die verschiedensten Rechte gab und Zugeständnisse machte, bildete es sich ein, der Herr zu sein und riss die Macht an sich. Natürlich stieß es wie jeder Blinde auf unüberwindliche Hindernisse. Es machte sich auf die Suche nach einem Führer. Und, da es zum früheren Regime nicht mehr zurückkehren wollte, legte es seine Macht zu unseren Füßen nieder.